Ich war auch privilegiert, als ich nicht so viel Geld hatte. Ich habe mich schon auch da, weil ich einfach immer das machen konnte, was ich machen wollte. So auch mit allem Auf und Nieder und nicht alles war so, wie ich mir das dann vorher vorgestellt habe, aber trotzdem war es mein Weg, ne? Und ich bereue nichts davon. Allein das finde ich schon ein völliges Privileg. Es ist mehr oder weniger gelungen, dass Menschen hier sind, die was wollen über das Haus hinaus. Mich interessiert eigentlich schon immer eine Lebensvariante, die möglichst wenig auf den Kapitalismus zurückgreifen muss. Wenn man sowas gründet, so ein Projekt, hat man in der Regel wenig Geld. Das heißt, allein schon deshalb sparsames Leben, aber natürlich auch per Anspruch, sparsames Leben, weil es gibt natürlich noch viel ärmere Menschen. Ich bin sehr glücklich hier in der Kommune und auch jetzt so im Rentenalter ist es auch ein total schönes Leben. Altern fetzt. Ein Feature in drei Teilen der AG Altersvorsorge der überregionalen Baukollektive Vernetzung. Produziert 2021. Für alle, die sich fragen, wie lange sie wohl noch mit anderen Menschen zusammenleben wollen. Für alle, die keinen Schimmer davon haben, was in den Köpfen von Ü60-Menschen abgeht. Für alle, die auf eine Motivation gewartet haben, in einer Gemeinschaft alt zu werden. Und für alle anderen. Freut euch auf wertvolle und unterhaltsame Einblicke in das Wohngemeinschafts- und Kommuneleben von Gabi und Lee aus dem Zorro in Berlin, Astrid und Guni aus der Kommune Niederkaufungen und Helmut von Le Champ Libre in Loh. Teil 2: Persönliche Themen und der Umgang mit Kommunikation und Geld. Kommunikation, die sich verändert hat, ja. Ich meine, früher, als ich hierher kam, da ging es noch ein bisschen poltriger zu, so. Auch im Plenum und so. Und wir haben im Laufe der Zeit doch viel da verändert und Strukturen geschaffen, die es etwas, also die es angenehmer machen. Wir haben sowieso auch eine andere Kommunikation schon gelernt. Weißt du, die alten 68er, die haben halt sich da oftmals was an die Köpfe geknallt, ja, und ist nicht so geachtet worden und nicht so ganz so rücksichtsvoll manchmal. Und aus der Zeit ist auch die Kommune entstanden. Und das hat sich schon, ich denke, das hat sich schon im Laufe der Zeit geändert. Auch die jüngeren Leute haben ganz andere Bedürfnisse, auch was die Kommunikation antrifft, ja. Und ganz anders geschult, ist mein Eindruck. Ich finde, es hat sich auf der Kommunikationsebene so viel getan. Also das kann ich jedenfalls für mich sagen, also dass ich früher viel konfrontativer argumentiert habe und viel, viel härter war und auch unsere ganzen Plenars, also das hat schon zu schlimmen und schweren Verletzungen auch bei manchen Menschen geführt, weil es einfach immer um diese Konfrontation ging. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht auch manchmal sein muss, aber es war so oft auf so einer persönlichen Ebene. So, und ich kann es nur für mich sagen, aber ich finde auch hier im Haus hat sich da viel getan. Also einfach an dem, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen. Ne? So, das hatten wir nicht. Im ersten Teil haben uns unsere GesprächspartnerInnen wissen lassen, was ihnen am gemeinschaftlichen Wohnen gefällt und sie bis heute in kollektiven Strukturen gehalten hat. Jetzt lernen wir ihre aktuellen Bedürfnisse kennen und ihre Einschätzungen und Unsicherheiten darüber, welche Unterstützung sie dabei durch die Gemeinschaft erwarten können. Plenum, Plenum, Plenum ist wichtig für die Revolution. Pli, es ist Pli, es ist Pli, es ist Pli, es ist Pli, es ist Plenum. Plenum ist wichtig für die Revolution. Macht eure Handys aus, packt die Akkus raus. Plenum ist wichtig für die Revolution. Wieso sitzt hier wieder nur das halbe Haus? Jedes Mal die gleiche Situation. Jede Woche einmal ein Plenum Und das ist, aber da kommen nicht alle, aber das ist so 45 oder so von 60 sind wir ungefähr, die da kommen. Und ich bin eine, die immer zum Plenum geht, weil ich das liebe, weil ich dann alle mal wieder sehe. Und ja, es gibt auch Leute, die gar nicht so zum Plenum kommen, aus verschiedenen Gründen. Ne? Viele, viele Themen, die die Großgruppe betreffen, interessieren mich gar nicht mehr so doll wie früher. Beziehungsweise ich habe gar keinen Raum mehr dafür, weil meine eigene Familie mir sehr wichtig ist. Meine Tochter mit Kindern lebt hier im Ort. Ich habe fast jeden Tag irgendwelche Enkel hier, sehr gerne. Also Kinder sind nun mal auch für mich ein ganz wichtiger Lebensinhalt. Ich habe auch als älterer Mensch andere Themen als jüngere Menschen. Also viele Themen will ich nicht zum dritten und vierten Mal durchkauen und mitdiskutieren, ob wir jetzt diese Ackerfläche neu kaufen oder dieses Haus oder. Ist mir alles viel zu viel. Wir haben Unmengen an Themen. Je mehr Leute wir geworden sind, umso mehr Themen haben wir natürlich auch. Ne? Jeder bringt ja auch nochmal quasi so eigene Sachen, eigene Themenbereiche mit, nicht nur eigenes persönliches Befindlichkeit oder so, sondern auch nochmal wieder eigene Schwerpunkte in irgendeine Richtung. Und ich habe schon vor vielen Jahren eigentlich gesagt, ich komme da gar nicht mehr mit, das ist mir alles viel zu viel. Habe trotzdem immer wacker weiter mitgemacht, bis ich irgendwann mal ziemlich zusammengebrochen bin, psychisch, und nicht mehr konnte. Und das habe ich ernst genommen. Habe jetzt eine volle Stelle und ich brauche das auch, um eine erträgliche Rente zu kriegen. Und das setzt aber eben ganz klar so den Fokus auf Arbeit, ne, dass das einfach auch so ein Schwerpunkt jetzt ist. Und da, also das hat auch was mit meinem Alter zu tun. Wenn ich abends nach Hause komme, dann bin ich meistens, wenn ich irgendwie noch, weiß ich nicht, wenn wir hier noch kochen oder irgendwas uns den Tag erzählen, dann bin ich fertig auf der Bereifung. Und dann, wenn es dann noch irgendwie ein Plenum oder so gibt, dann ist mir das schon wieder fast zu viel. Vom Lebensalter brauche ich einen Rückzug. Ich brauche Erholungsphasen. Also wenn du jetzt nicht gekommen wärst, hätte ich jetzt erstmal Mittagsschlaf gemacht. So blöd es klingt, aber das brauche ich. Das hatte ich in der Zeit, wo hier kleine Kinder in meiner Verantwortung waren, war das schwieriger. Kinder sind Kinder. Jetzt sind die Kinder aber aus dem Haus. Und ich arbeite noch. Ich merke auch, wie sich Arbeitsprozesse bei mir verändern. Also ich brauche Ruhephasen. Und ich brauche nicht, wie früher, den Community Talk, wenn ich zu Hause bin. Und deswegen bin ich auch zufrieden. Ich brauche auch eigentlich nur manchmal diesen Community Talk, wenn er mich im positiven Sinne behelligt oder wenn Leute kommen und sagen, kann ich dir mal was erzählen oder dein Rat, den ich aber auch suche bei anderen. Also es ist nicht einseitig. Aber das Grundlegende, wie das vielleicht, ich erinnere das bei mir, dass man bloß nichts verpassen will, was die anderen bequatschen und wie die Dynamik bei den anderen ist. Das ist nicht mehr mein Bedürfnis. Ich muss auch nicht alle Liebesgeschichten und Eifersüchteleien, und das muss ich nicht haben. Da habe ich dran gemerkt, dass ich eigentlich dadurch, dass ich zu Menschen gehöre, die hier fast 4 Jahrzehnte leben, sich das Ding wiederholt mit anderen Menschen. Und das führt in Bereiche, wo schon andere der Gründergeneration gesagt haben, du, also das habe ich doch alles durch, so ein bisschen. Und dann kommt ein anderer Effekt zustande. Dann ist nämlich das Einbringen viel punktueller und dann gibt es irgendeinen Anlass. Entweder was gefragt wird oder wo ich das Bedürfnis habe, jetzt will ich doch was zu sagen. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was in ich lerne ja da viel. Also sagen wir mal, ich begreife mich als Pronomen er. Pronomen er hieß früher Macker. Und Macker quatschen viel und lassen die anderen nicht reden. So, da ist es ja was Heilsames. So mal zu sagen, mit einer, ist ein Lernprozess, finde ich. Es läuft auch ohne, dass du zu jedem dominant deinen Senf dazu gibst. Das ist, glaube ich, also auf meine Person bezogen würde ich sagen, das könnte irgendwann mal Altersweisheit werden. Dieses Thema alt werden, das haben wir eigentlich jetzt erst mehr zufällig ein bisschen gerade angefangen, auch mit den jungen Leuten hier zu diskutieren, weil es einfach augenfällig ist. Ich bin mehr als doppelt so alt wie der Fabien zum Beispiel. Und das sind dann schon auch ganz große Unterschiede. Das heißt aber nicht, dass der Umgang untereinander nicht ein, sagen wir mal in Anführungszeichen, 1:1 Umgang ist. Ja. So wie ich ein normales Mitglied des Vereins bin, so sind es die anderen hier auch. Von ehemals Altersdurchschnitt, weiß ich nicht mehr genau, 32 oder so, dürften wir jetzt bei, oho, weiß nicht, 45 vielleicht liegen als Durchschnitt. Ja, na, ich bin auch letztes Jahr nochmal umgezogen, aber ich bin deshalb umgezogen, weil es Menschen gab, die andere Bedürfnisse hatten zu wohnen und ich konnte mir vorstellen, auch woanders zu wohnen und bin dann nochmal in eine andere WG gezogen. Ich bin nicht so oft in meinem Zimmer so, ich bin auch viel, also gerade im Sommer halt viel draußen und so, ich kann also im ersten Stock noch wohnen, ne, wenn ich mal so kommen sollte, dass ich nicht mehr so fit bin mit den noch und dann muss man schauen. Aber da habe ich das Vertrauen auch hier, dass wir da was finden, was dann auch passend ist. Von meiner Grundhaltung her finde ich schon den Ansatz immer für mich in meinem Leben, der war ganz wichtig, nicht zu viele Dinge immer zu regeln. Beschäftigt man sich immer mit Dingen, die irgendwann mal daherkommen können oder eben auch nicht daherkommen. Und man vergisst dabei ein bisschen die Dinge, die hier und heute passieren. Und mir ist es eigentlich viel wichtiger zu schauen, dass auch mit dem großen Altersgefälle mein Umgang jetzt mit den Leuten passt hier, als zu sagen, was ist denn eines Tages, wenn? Ja. Dann wird man schauen, dass man Lösungen findet. Und bisher haben sich in meinem Leben immer Lösungen gefunden. Ich glaube, dass ganz viele Leute, wenn sie alt werden, aus diesen Gemeinschaften ausziehen und wieder alleine leben und nicht mehr ihr Leben darin fortsetzen, weil ich kenne eigentlich nur wenig Leute, die darin verblieben sind oder eben große Projekte wie Longomai, so eine Kommunebewegung aus Frankreich mit einigen hundert Leuten, wo ein großer Teil mittlerweile halt über 60, über 70 Jahre alt ist, die auch dabei bleiben. Aber ich kenne viele kleine Projekte, wo es das alles nicht mehr gibt, ja, wo die Alten quasi nicht mehr vorkommen. Und von daher ändert sich natürlich was, dass ich bei manchen Geschichten halt einfach nicht mehr mitmache. Manchmal fehlen mir auch Leute meiner Altersklasse in der Ansprache. C'est la vie, so ist das Leben. Ja, wir sehen, auch im Alter sind die Menschen noch sehr unterschiedlich. Das Gerücht, dass sich viele ältere Menschen an manchen Punkten lieber aus der Gemeinschaft zurückziehen wollen, scheint sich dabei ein wenig zu verfestigen. Über die Gründe dafür werden wir gleich noch mehr erfahren. Und wir vertiefen die Frage, welche persönlichen Themen unsere Gesprächspartnerinnen in der Gemeinschaft beschäftigen. Können Sie diese mit der Gemeinschaft teilen? Also, dass ich mich oft in diesen Kreisen nicht zugehörig fühle, obwohl das kein, also das wird mir nicht von außen gespiegelt, so. Aber für mich ist es das, weil ich habe nie studiert, ich habe auch nicht das Abi gemacht, weil dann habe ich lieber das Haus besetzt, als nochmal mein Abitur nachzumachen. Und ich war glücklich in meinem Beruf und habe mich da auch weiterentwickelt und es war gut so, wie es ist. Und das ist schon was mich in meinen Kreisen hier immer wieder auch eingeholt hat, weil es einfach wenig Menschen gibt, die nicht Akademiker sind in diesen Hausprojekten. So, ne? Dann gab es Diskussionen nach der Devise, also ist meine Erinnerung, ich habe da nicht mehr so ein Augenhöhe-Mitspracherecht, was das Haus betrifft. Oder, also die arrogante Fassung wäre, hier hast du einen Stapel Bücher, durcharbeiten, dann kannst du dich wieder melden. Ich sehe doch schon an deiner Sprache, dass du noch völlig im falschen Film bist. So. Und wenn ihr so auftretet, so theoriearrogant, dann sage ich, ey, so nicht. War ein Konflikt. Das wurde mit Mediation gemacht und so. Und da merke ich aber, dass ich am richtigen Ort bin, weil nur so durch solche lebendige Auseinandersetzung entlang der Konflikte. Ja, anders ist es nicht zu haben. Ich glaube, ich verallgemeiner das mal ein bisschen. Ältere Menschen haben andere Themen als jüngere Menschen. Das ist einfach so. Wir sind an einem anderen Punkt im Leben. Also die Endlichkeit des Lebens oder... ich habe überhaupt kein Interesse mehr daran, um richtig oder falsch zu kämpfen. mich interessiert es, was bewegt Menschen? Was sind ihre Anliegen? Es gibt hier keinen falschen oder grundblöden Menschen oder sowas. Jeder hat einen wichtigen Grund dafür, weshalb er ist, wie er ist. Das interessiert mich viel mehr. Im Plenum wird nach wie vor, wie kann man das sagen? Ich glaube, also bei aller Mühe, die wir uns wirklich geben, dass sowas wie Konsens entsteht, gibt es hier trotzdem auch der Stärkere gewinnt oder der Dickfälligere oder der Lauteste. Ich spreche gerade nur von der, das ist vielleicht nicht ganz in Ordnung. Das könnte man jetzt auch noch aufmachen, das Fass. Wie dominant sind hier die Geschlechter oder sowas, ne? Das sind ja alles unheimlich spannende Fragen. Für mich war irgendwie der Satz immer wichtig, wir geben uns Mühe auf der einen Seite und dann der Satz zu akzeptieren, es gibt einen Punkt und besser geht's nicht im Moment. Ja? Jeder Einzelne kann nur das, was er im Moment kann. Das sind natürlich aber auch Erkenntnisse, die mit dem Älterwerden auch erst wirklich gewachsen sind. Ne? Also dieses Schätzen von Gemeinschaftseigentum, das macht mich so rasend, dass es das nicht gibt. Also das gibt es auch hier nicht. Ne? Wir hatten eine wunderschöne Gemeinschaftsküche. Mittlerweile ist da alles zerfleddert. Da gibt also das unten im Erdgeschoss, das Geschirr gibt es nicht mehr, das ist auf irgendwelche Kleinküchen irgendwie verteilt worden, der Herd ist kaputt, der Boden ist ruinös. Ob das die Waschmaschinen hier sind, wo ich denke, ey Leute, wenn ihr das nicht wisst, ich gebe gerne eine Einführung irgendwie, wie man Waschmaschinen benutzt. Es gibt nicht mehr so diesen Wert, also generell. Wieso liegen jetzt hier drei Paar Adidas-Turnschuhe, fünf Sportbeutel und keinen interessiert's? Und ich meine, also ob das hier im Haus oder bei uns an der Schule, also ich arbeite an der evangelischen Schule in Mitte, es sind jetzt nicht Menschen, von denen ich sagen würde, die haben kein Bewusstsein für Umwelt oder ne? So. Aber es passiert einfach, ne? Und was auch irgendwie vielleicht ein Zeichen dafür ist, wie verdammt gut es uns eigentlich geht und dass es keiner so richtig spürt. Von daher, ich habe Rücklagen, ich habe eine Rente, wenn auch eine sehr kleine. Und ich habe noch eine kleine Unfallrente von einem Absturz von einem Dach. Und so habe ich zum Beispiel jetzt im Monat immer 850 Euro, die mir schon mal zur Verfügung stehen. Das klingt jetzt für eine deutsche Rente nicht sehr viel, aber hier kann ich davon locker leben. Ich beziehe seit knapp einem Jahr eine Schwerbehindertenrente. Und da wir alle relativ niedrige Löhne hier haben, wir arbeiten ja fast alle intern, also wir haben viele Arbeitsbereiche hier aufgebaut. Wir haben relativ niedrige Löhne, entsprechend niedrige Rente, entsprechend niedrige Schwerbehindertenrente. Und haben noch ein eigenes Versorgungssystem finanziell versucht aufzubauen, so dass Menschen, die 65 sind, intern einen Antrag stellen können, einen internen Zuschuss zu bekommen. 65 werde ich jetzt im Oktober, das heißt also, ich habe ein Jahr lang oder über ein Jahr lang weniger als den Durchschnitt eingebracht. Das ist ein ungutes Gefühl. Das ist insofern ungut, als es immer sehr schwierig ist, das nicht persönlich als Scheitern oder sowas zu empfinden. Ich kann das natürlich aus vielen Ecken heraus erklären, weshalb das alles so niedrig ist. Aber das Gefühl, von anderen mitfinanziert zu werden, behagt mir persönlich nicht. Geht aber gerade nicht anders. Der Gedanke, in Rente zu sein, so wie ich, 8 Enkelkinder zu haben und mich hauptsächlich um diese Enkelkinder zu kümmern, glaube ich, stößt bei einigen auf, die könnte ruhig mehr in der Kommune arbeiten und vielleicht dadurch noch zum Lebensunterhalt beitragen. Und es gibt viele älter gewordene, die weiterarbeiten und ich habe das Gefühl, es ist ein Thema, wo sowieso nicht gerne drüber gesprochen wird. Also ich hab eine abenteuerliche Berufsbiografie und da kommt bei raus erstmal eine geringe Rente. Das ist so. Also ich orientiere mich darauf und das habe ich jetzt schon gemacht. Erstmal Dienstzeitverlängerung. Ich arbeite also jetzt, das muss ich aber dazu erklären, ich habe auf der Zielgerade auch in der partnerschaftlichen Diskussion eigentlich beruflich den alternativen Lebensstil ein Stück weit verlassen, hin zurück zur Kirche. Erstmalig. Habe also gefragt, ob sie einen Job für mich haben. Nicht, weil ich das draußen so schlecht finde, außerhalb der Kirche zu arbeiten, sondern weil ich keine Kohle mehr habe. Das war der Ausgangspunkt. Die haben mir Knastarbeit angeboten, die ich angenommen habe. Ich arbeite also im Männerknast in Berlin, in der Seelsorge, also kirchliche Sozialarbeit. Das gibt mir im Augenblick gutes Geld. Ich konnte die Verschuldung, die ich beim Übergang dieser Lebensphase wieder in so einen etwas gesicherteren Arbeitsbereich, da war ich im vierstelligen Bereich bei Zorro verschuldet. Ich habe also im Laufe der letzten Jahre diese Verschuldung abbauen können. Ich weiß also auch, was es heißt. Das ist manchmal eine wichtige Diskussion am Rande. Was es heißt, hier mit wenig und gar kein Geld und verschuldet zu leben. Was ja junge Leute zum Beispiel ja auch wieder haben. Also auf meine Lebenssituation bezogen. Ich arbeite bei der Kirche. Ich habe dadurch ein mehr als gutes Einkommen gerade. Kann dadurch, und das mache ich auch, viel Geld bei Zorro ablegen. Einkommensgestaffelt. Das wird sich aber im Rentenfall ändern. Da gehe ich nämlich wieder an die Armutsgrenze zurück. Also ich koste das gerade aus, wenn man so will. Verlängere das, damit sich die Rente vielleicht noch hochbeamt. Ich hoffe, dass ich mit der kirchlichen Zusatzrente auf ungefähr 1000 Euro komme. Das ist mein Planziel. So lange will ich arbeiten, wenn es gesundheitlich geht. Und da die Arbeit jetzt auch nicht körperlich extrem anstrengend ist, geistig manchmal schon, aber körperlich nicht, und ich leidlich gesund bin, ist es zum jetzigen Zeitpunkt auch eine realistische Perspektive, zu sagen, 3-4 Jahre machst du noch. Und dann hast du wenigstens so eine Rente, dass du dir in der Stadt eine Miete leisten kannst oder in einem Wohnprojekt, was dann hoffentlich existiert auch. Also ich habe noch, ja, bis vor 3 Monaten hätte ich gesagt, naja, ich habe ja noch das Taxikollektiv, ich kann mein Auto fahren und Taxi fahren. Das verändert sich gerade. Ich müsste mir also ein neues Taxikollektiv suchen. Und ich bin Stadtführer, habe noch eine Stadtführerausbildung gemacht. Und das ist auch ein Sockel, auf dem ich aufbauen möchte, Geld zu verdienen im Alter. Ich habe eine Firma gegründet, die melde ich auch nicht ab, auch wenn die fast auf Null geschraubt ist im Augenblick. Aber die würde ich wieder hochbeamen, also eine GbR quasi mal weiter betreiben mit in der Tourismusbranche. Also heißt auf Zorro bezogen, dass da würde sich vieles ändern. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich kann auch eine bestimmte Anzahl von Quadratmeter in diesem Kollektiv tragen und finanzieren, muss ich mich auch darauf einstellen, dass das vielleicht bei der jetzigen Struktur von gemeinsamer Miete ein ganz kleiner Bereich wird, ich das Geld nicht mehr habe. Also wenn es eine Bedürfnisstruktur wäre, wäre es was anderes, aber es ist ja eine einkommensgestaffelte und Quadratmetermiete, also würde ich so sagen, Veränderung bei Zorro könnte bedeuten, nochmal umzuziehen. Ich bin gefühlte 8 oder 9 Mal in dem Haus schon umgezogen. Je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir. Das diskutiere ich auch bei Zorro. Ich sage, ey, so leicht ist es nicht. Also ich würde mal sagen, so 30 Stunden in der Woche habe ich hier gearbeitet. Nun ist es ja bei uns so, wir leben ja auch hier zusammen. Also ich habe auch ein Patenkind hier in der Kommune gehabt, weil das ist ja auch immer wieder Arbeit, ne? Und die Pflege, wir müssen ja auch unser Gelände pflegen und die ganzen Pflegesachen, die hier zu tun sind, das ist ja auch im Prinzip alles Arbeit, ne? Von daher, aber in der Verwaltung war ich so früher 30 Stunden. Und jetzt bin ich da vielleicht noch 10 Stunden in der Woche. Kommt drauf an, wenn jemand mal krank ist, dann sind es natürlich die Rentner, die dann einspringen. Also ich muss immer alles erstmal für mich alleine klar kriegen, ob das meine Rente ist oder wie das weitergeht oder so. Es muss erstmal für mich verträglich abgesichert sein und dann kann ich leichter geben als nehmen. Das sowieso. Also so. Wir haben das auch immer wieder so in den Gruppen, in denen wir jetzt unterwegs sind, auch thematisiert. Also so, dass es so eine Finanzbiografie gibt. Also es gibt einfach diese Hemmschwelle, über seine Finanzen zu sprechen. Und daraus haben wir mal diesen Gedanken eben entwickelt, wir erzählen uns mal gegenseitig unsere Finanzbiografie einfach so. Wie gehe ich mit Geld um, was hat das für einen Wert für mich und so. Und das war eigentlich ganz gut, aber das haben wir hier noch nie gemacht. Wir haben ja hier auch eine gemeinsame Vermögensökonomie, das heißt, alles Geld geht hier rein. Also wenn du hier einsteigst, bringst du dein Vermögen ein. Und wenn du von deinen Eltern was erbst, geht das auch hier rein. Also es hat hier keiner was im Rücken, außer man steigt eben aus, bevor meinetwegen die Eltern sterben. Dann hast du das Erbe wieder für dich. Ich finde, es müsste offen darüber geredet werden, wie schwer das ist, sozusagen Besitz auch loszulassen. Und dass das auch nachvollziehbar ist, dass Menschen vielleicht sagen, mein Vater hat mühsamst gearbeitet, um ein paar Groschen zusammenzukratzen, die stecke ich jetzt nicht hier rein. Also das, ne, das ist ja alles nicht böswillig. Aber dadurch, dass nicht offen darüber geredet wird, meiner Ansicht nach offen im Sinne von, sag doch mal ehrlich, wie es dir damit geht, ne? Dadurch entstehen vielleicht Heimlichkeiten oder eben Tabus, ne? Na, wie geht ihr auf sich verändernde finanzielle Möglichkeiten und Bedürfnisse von Mitbewohnenden ein? Mit wem redest du über deine finanzielle Situation? Wann hast du dich zum letzten Mal über Absicherungsängste im Alter unterhalten? Das war Teil 2 des Features Altern fetzt der baukollektive Vernetzung. Es folgt Teil 3, in dem Gabi, Lee, Guni, Astrid und Helmut konkrete Wünsche an ihre Zukunft und an die Zukunft der Projekte, in denen sie gerade leben, offenbaren.